Edith Cavell oder Edith Cavell, wie ist das auszusprechen? In Großbritannien wird das A betont, wie beim englischen Travel. Auf dem Kontinent wird sie Edith Cavell genannt, als reime sich der Name auf Hell. Aber wer ist Edith Cavell? Die 1865 geborene Tochter eines anglikanischen Gemeindepfarrers führte ein unauffälliges, dienendes Leben in England und Brüssel. Gouvernante, Kindergärtnerin, Krankenschwester. Als dieses Leben auffällig wird, ist es auch schon zu Ende. Ihr früher Tod hat ihren Namen ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben. Plötzlich wird sie sichtbar. In Stein gehauen, auf Medaillons und Plaketten gepresst, auf Fotografien, Karikaturen, Gemälden, auf einem Kirchenfenster, auf Briefmarken. Straßen, Schulen, Hospitäler werden nach ihr benannt. Auch ein Altenheim, ein Restaurant, ein Parkplatz. Ein Berg in den kanadischen Rocky Mountains und eine Brücke in Neuseeland tragen ihren Namen. Ebenso eine der 350 Koronae auf der Venus. 1917 bekommt in den Niederlanden eine Rose den Namen Miss Edith Cavell. Eine Polyantha-Züchtung. Vielblütig, scharlachrot, milder Duft, schattenverträglich. 2013 wird ein schwer zu datierendes Porzellanservice gefunden. Zur Kennzeichnung gehört ein winziges Porträt, von Experten als Edith Cavell identifiziert. Andere Fachleute widersprechen. Die Fundmeldung ist vom 1. April. Edith Cavell, Dr. Gottfried Benn und andere. Es beginnt im zweiten Jahr des Ersten Weltkriegs. Ein Feature von Werner Dütsch. Brüssel, 12. Oktober 1915. Das Kriegsgericht des Deutschen Reiches in Brüssel hat folgende Urteile verhängt. Zum Tode verurteilt für bandenmäßig begangenen Hochverrat. Edith Cavell, Lehrerin aus Brüssel. Philipp Bauck, Architekt aus Brüssel. Jeanne de Belleville aus Montigny. Louise Thuyer, Lehrerin aus Lille. Louis Severin, Apotheker aus Brüssel. Albert Libier, Rechtsanwalt aus Mons. Für dasselbe Vergehen werden 4 Angeklagte zu 15 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, weitere 17 zu Zwangsarbeit und Zuchthaus zwischen 2 und 4 Jahren. Was Bauck und Edith Cavell betrifft, so sind die Urteile bereits vollstreckt. Der Generalgouverneur von Brüssel macht diese Fakten der Öffentlichkeit zur Warnung bekannt. Brüssel, 12. Oktober 1915. Der Gouverneur der Stadt, General von Bissing. Edith Cavells Familie war nicht wohlhabend. Bescheidene Schulausbildung. Sie lernt Französisch. So gut, dass ihre Lehrerin sie einer Familie in Brüssel als Gouvernante empfiehlt. 1896 ist sie wieder in England, besucht eine Schule für Krankenschwestern, wird in Londoner Hospitälern Leiterin des Nachtdienstes und Oberschwester. Einer ihrer inzwischen erwachsenen Zöglinge in Brüssel empfiehlt sie dem Chirurgen Antoine Depage. Der Gründer und Präsident des Roten Kreuzes in Belgien sucht eine Leiterin für die Ausbildung von Krankenschwestern. Ab 1907 leitet Edith Cavell die Ausbildung in seinem Hospital in Brüssel. Mit Erfolg. Die Zahl ausgebildeter Schwestern nimmt ständig zu. Im August 1914 überfällt Deutschland, dem Schlieffenplan folgend, das neutrale Belgien und erklärt Frankreich den Krieg. England erklärt dem Deutschen Reich den Krieg. Die deutsche Besatzung in Belgien erlaubt der Engländerin Cavell die Weiterarbeit. Dr. Depages Hospital ist jetzt ein Rotkreuzkrankenhaus. Ein Jahr später, am 5. August 1915, wird Edith Cavell verhaftet. Zusammen mit anderen soll sie Kriegsgefangenen und versprengten englischen und französischen Soldaten zur Flucht ins neutrale Holland verholfen haben. Die Botschaft der Vereinigten Staaten in Brüssel vertritt auch die Interessen englischer Zivilisten. Der Botschafter, Brent Whitlock, hat 1919 Erinnerungen an seine Zeit in Brüssel veröffentlicht. Ein Kapitel ist Edith Cavell gewidmet. Es beginnt damit, dass Whitlock von den Deutschen wissen will, warum Miss Cavell verhaftet wurde. Er will sich um ihre Verteidigung bemühen. Oskar Freiherr von der Lanken-Wakenitz, Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Generalgouvernement in Brüssel, antwortet nach erneuter Anfrage mit einem rückdatierten Brief: Miss Cavill habe die Anschuldigungen bestätigt. Der von Whitlock vorgeschlagene Anwalt könne Miss Cavill nicht aufsuchen, solange sie sich in Einzelhaft befinde, auch habe sie bereits einen Anwalt. Dieser Anwalt räumt nach Tagen ein, nicht mehr der Verteidiger zu sein. Das betreibe jetzt ein anderer. Der teilt mit, es sei ihm nicht erlaubt, Miss Cavill zu treffen und Dokumente einzusehen. Doch der Prozess werde fair sein und Gelegenheit zu bestmöglicher Verteidigung bieten. Der Kriegsgerichtsprozess beginnt am Donnerstag, dem 7. Oktober. Er endet am Freitag, dem 8. Oktober. Noch ohne Urteile. 2 Tage, 35 Angeklagte. Edith Cavill erklärt, aus England schriftlichen Dank von Soldaten erhalten zu haben, die nach England zurückkehren konnten und so ihrer Armee wieder zur Verfügung stehen. Die Anklage fordert mehrere Todesurteile. Am Montagabend erfährt die Botschaft inoffiziell, dass Miss Cavill um 17 Uhr zum Tode verurteilt worden ist und noch in der folgenden Nacht erschossen werden soll. Whitlock schickt ein Gnadengesuch an Oskar Freiherr von der Lanken-Wakenitz und an General Moritz Ferdinand Freiherr von Bissing. Der Botschaftssekretär, der Anwalt der Botschaft und der Marquis de Villalobar, der Botschafter Spaniens, suchen den Freiherrn von der Lanken-Wakenitz. Nach 22 Uhr können sie ihn sprechen. Er bestätigt das Todesurteil für Edith Cavill und die unmittelbar bevorstehende Hinrichtung. Er verweist auf den Generalgouverneur für Belgien, Moritz Ferdinand von Bissing, und telefoniert mit ihm. Das ändert nichts. Die Hinrichtung, wenige Stunden später, löst in Europa und in den USA Wut und Empörung aus. Darauf antwortet mit einer Pressemitteilung der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Arthur Zimmermann. Die Erschießung sei sehr bedauerlich, aber unumgänglich gewesen. Kein Grund, daraus einen besonderen Vorfall zu machen. Kein Strafgesetzbuch und schon gar kein Kriegsgesetz mache einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, außer die Frau befinde sich in besonderen Umständen. Edith Cavill war nicht in anderen Umständen. In zukünftigen Darstellungen erscheint sie als reine Jungfrau, als Engel der Barmherzigkeit. Wäre Miss Cavill wegen Spionage angeklagt worden, wir hätten nicht protestierend über ihre Exekution geschrieben. Spione sind sehr oft keine ritterlichen und ehrenhaften Personen, die ihrem Land unauffällig und mit tödlichem Risiko dienen. Schreibt das britische Magazin Spectator am 23. Oktober 1915 und markiert den Unterschied zwischen gottergebener, selbstloser Vaterlandsliebe, brauchbar für die Kriegspropaganda, und einer zwielichtigen, gar frivolen Spionin, wie das die 1917 hingerichtete Mata Hari sein wird. Wenige Tage nach der Hinrichtung erscheint im Amsterdamer Telegraph ein erster Bericht über die Hinrichtung, der kein Journalist beiwohnen durfte. Todesschützen, erfüllt von Respekt und Bewunderung für die Todeskandidatin, zielen daneben. Miss Cavill sinkt ohnmächtig zu Boden. Ein Offizier tritt hinzu und erschießt sie mit seinem Revolver. Bald ist ein weiteres Gerücht im Umlauf. Ein einzelner Todesschütze weigert sich zu schießen, wird daraufhin selbst erschossen und neben Edith Cavill bestattet. Es gibt 2 Fotos seiner Leiche auf Postkarten. Das sieht auf beiden Bildern sehr ähnlich, aber nicht identisch aus. Der tapfere Deutsche bekommt auch einen Namen. Rammler. Ein anderes Foto, so sagt die Beschriftung, zeigt die Hinrichtungsstätte zusammen mit dem Stuhl, auf dem Miss Cavill bei der Exekution gesessen hat. Andere Postkarten nach Zeichnungen und Gemälden zeigen sie bei hingebungsvoller Arbeit im Hospital oder im Augenblick ihrer Erschießung durch einen deutschen Offizier. Auf einer holländischen Karikatur machen sich Schweine über ihre Leiche her. Die Schweinsköpfe tragen Pickelhauben. Während der Kriegsjahre wohnt die Autorin Thea Sternheim in La Hulpe, einer wallonischen Gemeinde nahe Brüssel und Waterloo. Bei den Sternheims verkehren auch Literaten, die mit der Armee nach Belgien gekommen sind. Gottfried Benn, Karl Einstein, Otto Flake, Wilhelm Hausenstein, der Verleger Anton Kippenberg. Thea Sternheim ist mit der Familie Osterlee bekannt. Der Ingenieur und Wissenschaftler Georges Osterlee, zusammen mit Edith Cavell verurteilt, ist nach Deutschland deportiert worden, kann aber 1917 nach Belgien zurückkehren. Die deutschen Gäste im Hause Sternheim sind Angehörige der Wehrmacht. Thea Sternheim hilft Flüchtlingen und Kriegsopfern und führt Tagebuch. 3. Februar 1917. Abends, der Zug hat mehr als eine Stunde Verspätung, kommt Karl mit dem Arzt und Schriftsteller Gottfried Benn. Ein blonder, schlanker, typisch preußisch aussehender Mensch in der Art der jungen Bredos und Unruhs. Er macht Verbeugungen beim Herein- und Hinausgehen. Verbeugungen reicht man ihm eine Hand. Man spricht über Literatur. Ohne besondere Relation zu den Jungen schätzt er einiges von Werfel, einiges von Mann, Sternheim. Vorliebe für Hölderlin. Geringe Beziehung zum Westen, scheint mir. Entwicklung auf naturwissenschaftlicher Basis aufgebaut. Wie kommt sein Wortschatz so ins Blühen? Der Sohn eines protestantischen Pastors in der Mark, seine Mutter Genferin, Calvinistin. Unter Begriffen wie Gottes Zorn, Vaterland, Bereitschaft für den Staat zu sterben, aufgewachsen, fragt er nicht, wie konnte der schreckliche Krieg möglich werden, sondern antwortet, da er einmal da ist, muss er ausgekämpft werden. Milde ist in keiner Hinsicht am Platze. Unter anderem war Ben einer jener Leute, die den Verhandlungen des Cavellschen Prozesses, der Erschießung der Cavell und des Ingenieurs Baug beiwohnten. Er entsinnt sich Osterlees als aufrechten Menschen. Er hatte einen schwarzen Bart, trug eine Brille und versuchte beim Verhör in keiner Weise zu kneifen. Die zwei zum Tode Verurteilten wurden auf einen Schießstand geführt. Jeder wurde von einem Geistlichen begleitet. Man verband ihnen die Augen. Die Cavell sprach nicht mehr. Baug aber rief, devant la mort, nous sommes tous des camarades. Da schrie ihn der Kriegsgerichtsrat Streber an. Die Gewehre der ganz nahestehenden Soldaten gingen los. Mit zerrissener Brust fielen die Erschossenen zur Erde. Ben erzählt diesen Vorfall mit der erschreckenden Sachlichkeit eines Arztes, der einen Leichnam seziert. Alles andere, die Vorkommnisse in Louvain, in Dinan, die Fortführung und Misshandlung der Chômeurs, findet er ebenfalls richtig. Auf meine Erklärung hin, wie wir uns um die Befreiung Osterlees bemühen, antwortet er, ist es nicht ganz richtig, dass man Leute, die einem schaden wollen, einsperrt? Jede Verständigung ist aussichtslos. Man rennt mit dem Kopf gegen eine Mauer. Ich approbierte, promovierte, doktorierte, schrieb über Zuckerkrankheiten im Heer, Impfungen bei Tripper, Bauchverlücken, Krebsstatistiken. Erhielt die goldene Medaille der Universität Berlin für eine Arbeit über Epilepsie. Was ich an Literatur verfasste, schrieb ich mit Ausnahme der Morg, die 1912 bei A.R. Meyer erschien, im Frühjahr 1916 in Brüssel. Ich war Arzt am Prostituiertenkrankenhaus. Ein ganz isolierter Posten, lebte in einem konfiszierten Haus, 11 Zimmer, allein mit meinem Burschen, hatte wenig Dienst, durfte in Zivil gehen, war mit nichts behaftet, hing an niemandem, verstand die Sprache kaum, strich durch die Straßen, fremdes Volk. Eigentümlicher Frühling, 3 Monate ganz ohne Vergleich. Was war die Kanonade von Isère, ohne die kein Tag verging? Das Leben schwang in einer Sphäre von Schweigen und Verlorenheit. Ich lebte am Rande, wo das Dasein fällt und das Ich beginnt. Ich denke oft an diese Wochen zurück. Sie waren das Leben. Sie werden nicht wiederkommen. Alles andere war Bruch. Ben ist von 1914 bis 1917 Militärarzt in Brüssel, zuständig für Geschlechtskrankheiten. 21. Mai 1917. Ruhig in meinem Zimmer gesessen. Die Kinder machen mit der Köchin einen Spaziergang nach Ouveresse, um dort die Stauffsche Therme zu besichtigen. Kommt der Dr. Ben, sitzt eine Weile mit uns auf der Terrasse, trinkt Tee, geht zeitig. Was er denkt, so politisch, literarisch oder menschlich, wird mir immer noch nicht klar. 12. Juni 1917. Bens Gedicht Fleisch. Stark, bedeutend, aber schrecklich zugleich. Ist aber das Extrem nach dieser Richtung hin nicht auch eine Fälschung? Nach der Kapitulation des Deutschen Reiches erschien 1918 ein Buch, das zunächst kaum Leser fand. Was war es anderes als süßlicher Unernst und erbärmlicher Mangel an tragischem Sinn, wenn die Entente-Welt die standrechtliche Erschießung einer englischen Frau beplärrte, die in Belgien ihr Pflegerinnenkleid missbrauchte, um belgischen Soldaten über die Grenze zu helfen? Sie zu heroisieren war erlaubt. Aber nur unter der Annahme, dass die Cavell kein leichtfertiges Gänschen war, sondern wusste, was sie tat. Die möglichen Folgen ihrer nicht einmal rein patriotischen, denn sie war keine Belgierin, sondern politischen Handlung kannte und bereit war, sie gegebenenfalls zu tragen. Man entehrte sie nicht, man ehrte sie, indem man sie vor die Flinten stellte und Menschlichkeit ist selbstverständlich, dachte wohl der Offizier, der die Exekutionsabteilung kommandierte und die Vorschriften durchbrach, indem er die ohnmächtig gewordene mit einem Revolverschuss tötete, so dass sie ihre nicht entehrende, aber ernste und freie Schuld mit einem unmerklichen Tode bezahlte. Eine politische Handlung zu begehen, die vor die Flintenläufe führen kann, sollte nur der sich befugt und berufen glauben, der einigermaßen sicher ist, angesichts der Flintenläufe nicht ohnmächtig zu werden. Thomas Mann hat das geschrieben, in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen. 1919 antwortet der Berliner Pfarrer Paul Le Sœur einem Pfarrer in der Schweiz auf die Vorwürfe zur deutschen Kriegsschuld und zur Tötung Edith Cavells. Ich bin über 4 Jahre in Brüssel als Garnisonspfarrer gewesen, bis zum Zusammenbruch. Eines Tages sagte mir der Kriegsgerichtsrat, dessen schwere Pflicht es war, die Prozesse wegen Spionage und Kriegsverrat zu führen, ich müsse am nächsten Morgen einer Engländerin, die erschossen würde, zur Seite stehen. Edith Cavell. Meine Aufgabe war ausschließlich die des Seelsorgers. Aber das kann ich bezeugen, dass sich erstens die traurige Handlung ohne jeden Zwischenfall vollzogen hat, dass meines Erachtens Miss Cavell ohne Schmerzen sofort tot war, dass, soweit ich es sehen konnte, alle Beteiligten sich bemüht haben, die Verurteilte so ritterlich wie möglich zu behandeln. Ein Urteil über die Rechtmäßigkeit des Verfahrens steht mir nicht zu. Weder bin ich Jurist, noch habe ich direkte Kenntnis der Akten. Mein Laienurteil ist: Juristisch scheint mir das Todesurteil durchaus zu Recht zu bestehen. Politisch war es meines Erachtens ein sehr schwerer Fehler. Ausdrücklich möchte ich noch bemerken, dass Miss Cavell ein belgischer Rechtsbeistand gewährt worden ist. 1940 wird der Augenzeuge, der Theologe Paul Le Sœur, auf der Mitarbeiterliste einer Einrichtung evangelischer Landeskirchen geführt. Es ist das Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben. 1919 wird Edith Cavell exhumiert und nach England überführt. Trauerfeier in Westminster Abbey mit König George V. Bestattet wird Edith Cavell im Osten Englands, nahe der Kathedrale von Norwich. Die Zeremonien sind auch in Filmen zu sehen. Menschenmengen, sehr viele Soldaten, viele Krankenschwestern, auch die in Uniformen und marschierend. 1920 wird in London ein Cavell-Monument des Bildhauers Sir George Frampton enthüllt. Eine zeitgenössische Denkmalkritik. Da Sir George Frampton zweifellos geahnt hat, dass dieses Konglomerat und Ungetüm aus Stein von sich aus keinerlei Sinn vermittelt, hat er für den Passanten ein paar Inschriften installiert, damit dieser begreift, worum es bei dem Denkmal geht. Für König und Vaterland steht da geschrieben oder Hingebung oder Opfer. Außerdem gibt es eine Marmorstatue von Edith Cavell vorne auf einem Sockel. Diese Statue, obwohl ziemlich uninspiriert, ist das Beste an dem Monument. Sie ist ein gutes Beispiel für die einfallslose Porträtkunst, wie sie an englischen Kunstakademien von jeher gepflegt wird. Filmaufnahmen zeigen die Statue bei der Enthüllung, die Statue im Spotlight in der Nacht, die Errichtung der Statue mit einem gigantischen Gerüst. Während der Arbeit fährt ein Pferdefuhrwerk durchs Bild. Aufschrift: Cadbury's Cocoa Chocolate. 1920 kommen britische Justizbeamte zu dem Schluss, Edith Cavell sei von den Deutschen hart behandelt worden, ihre Hinrichtung jedoch rechtens, sodass ihr Fall aus den britischen Listen deutscher Kriegsverbrechen gestrichen wird. Am 17. September 1927 meldet der Evening Standard, der englische Regisseur und Produzent Herbert Wilcox arbeitet an einem Edith Cavell-Film. Der geplante Titel beschwört die Erschießung herauf. Dawn soll der Film heißen. Am 27. September wendet sich der deutsche Botschaftsrat in London an den Staatssekretär des Foreign Office. Der Film sei eine Störung der Völkerverständigung und gehöre verboten. Antwort: Die Regierung kann keine Filmzensur ausüben. Am 1. November drängt der deutsche Außenminister Gustav Stresemann den englischen Botschafter in Berlin, sich für ein Verbot des Films einzusetzen. Das Auswärtige Amt versucht auch, über die Botschaft in Brüssel Einfluss zu nehmen. Das Foreign Office an die Botschafter in Berlin und Brüssel: natürlich keine Zensur. Aber wenn sich beide Länder an den Produzenten wenden, will das Foreign Office das unterstützen. Nur darf das nicht bekannt werden. Sir Austin Chamberlain, Englands Außenminister, muss vor dem Unterhaus die Frage beantworten, ob das Foreign Office von Versuchen anderer Länder weiß, Einfluss auf britische Filme zu nehmen. Chamberlain spricht von einer inoffiziellen Anfrage zu einem Film. Land und Titel bleiben unerwähnt. Gustav Stresemann und Austin Chamberlain, die für die Verträge von Locarno den Friedensnobelpreis bekommen haben, bewegt die Sorge, ein Cavell-Film könne in beiden Ländern Ressentiments provozieren. Chamberlain: Heutzutage ist nichts heilig und Respekt ist ein ausrangierter Wert. Aber die Idee eines Films über diese Person und auf diese Weise erfüllt mich mit einem Ekel, für den mir die Worte fehlen. Wenn irgendetwas das lautere Gold von Miss Cavells Geschichte beschmutzen kann, es ist diese abscheuliche Ausbeutung. Was also tun? Stresemann verärgern? Oder vor der britischen Öffentlichkeit als Zensor erscheinen? Begleitet von dem Bemühen, die Öffentlichkeit in Unkenntnis zu lassen, beschäftigen sich mit einem Film, den es noch gar nicht gibt, Minister und Botschafter. Das British Board of Film Censors, das britische Kabinett, das Innen- und das Kriegsministerium, das Imperial War Museum, das London Council Committee, das National Council of Women und noch ein dritter Nobelpreisträger, George Bernard Shaw, der den fertigen Film gutheißen wird. Im Februar 1928 beginnt, den Film kennt immer noch niemand, in der deutschen Presse eine Diskussion über das Filmprojekt. Notwendige Aufarbeitung der Geschichte oder antideutsche Propaganda? Sind solche Stoffe überhaupt für das Kino geeignet? Im April 1928 ist der Film fertig. Chamberlain weigert sich, ihn anzuschauen. Der britische Zensor verbietet ihn. Der Produzent erwirkt die Freigabe für London durch das London Council Committee. Weitere regionale Freigaben folgen. Die Auflagen: entfernt werden müssen der deutsche Soldat, der sich weigert, auf Edith Cavell zu schießen, seine anschließende Erschießung und die Gräber der beiden Toten. Wilcox erfüllt alle Auflagen. Eine ehemalige Kollegin von Edith Cavell, Ada Bodart, eine der 35 Angeklagten des Kriegsgerichtsprozesses in Brüssel und damals zu 15 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, gibt aus Protest gegen die Aufführung des Films ihren Orden zurück. The Order of the British Empire. Im Juni wird Dawn in Berlin der Presse vorgeführt. Der Film ist anders als erwartet. Ernst, pietätvoll. Alle haben für ihr Land gehandelt, alle sind Opfer des Krieges. Der Produzent will auf den Weltmarkt. Der deutsche Markt fällt aus. Es findet sich kein Verleiher. Auch gerät der Film in den Windschatten der überaus erfolgreichen ersten Tonfilme. In einigen Ländern wird er verboten. Während der Debatte in Deutschland, noch vor der Aufführung des Films, meldet sich Gottfried Benn zu Wort. Am 23. Februar 1928 erscheint im 8 Uhr Abendblatt der Nationalzeitung sein Text »Wie Miss Cavell erschossen wurde«. Ich werde nur erzählen, wessen ich mich erinnere. Und ich erinnere mich ihrer, um es gleich zu sagen, als einer Handelnden, die für ihre Taten büßte. Als der kühnen Tochter eines großen Volkes, das sich mit uns im Krieg befand. Ich war Oberarzt am Gouvernement Brüssel seit den ersten Tagen der Besetzung. Eines Abends im Spätherbst 1915 erhalte ich den Befehl, am nächsten Morgen an einer bestimmten Stelle auf ein Auto zu warten und an einen unbekannten Ort zu fahren. In das Auto steigen außer mir zwei Kriegsgerichtsräte, einer dienstlich, der andere aus Interesse. Wir fahren durch die dunklen Straßen zum Tir National, dem Scheibenstand der Brüsseler Garnison an der Peripherie der Stadt. Letzter Akt. Es dauerte kaum eine Minute. Die Kompanie präsentiert, der Kriegsgerichtsrat liest das Todesurteil vor. Der Belgier und die Engländerin bekommen eine weiße Binde über die Augen und die Hände an ihren Pfahl gebunden. Ein Kommando für beide, Feuer. Aus wenigen Metern Abstand und 12 Kugeln, die treffen. Beide sind tot. Der Belgier ist umgesunken, Miss Cavell steht aufrecht am Pfahl. Ihre Verletzungen betreffen hauptsächlich den Brustkorb, Herz und Lunge. Sie ist vollkommen und absolut momentan tot. Ganz verkehrt im Film zu sagen, dass sie angeschossen sich gequält habe und durch einen Fangschuss am Boden getötet worden sei. Sie war vielmehr noch während des Rufes Feuer sofort und unbezweifelbar tot. Nun schreite ich an den Pfahl, wir nehmen sie ab, ich fasse ihren Puls und drücke ihr die Augen zu. Dann legen wir sie in einen kleinen gelben Sarg, der abseits steht. Sie wird sofort beigesetzt. Die Stelle soll unbekannt bleiben. Man befürchtet Unruhen wegen ihres Todes oder eine nationale Prozession aus der Stadt. Darum galt Eile und dann Schweigen um ihr Grab. Der Prozess gegen Edith Cavell galt etwa 20 Angeklagten, an ihrer Spitze die Engländerin. Interessante Verschwörer, soziales Durcheinander. Die belgische Prinzessin Croix, die französische Gräfin Belleville, Intellektuelle, Rechtsanwälte, ein Apothekerpaar aus Namur, Ingenieur Bauck. Schließlich armselige Kohlenarbeiter aus der Borinage, die man für ein paar Francs pro Nacht gemietet hatte, die Gruppen durch die Wälder zu führen. Abenteuerlust, Patriotismus, frechster Hohn gegen uns, die Boche, Anklagen der Verschwörer unter und gegeneinander, Verzweiflung, Ohnmacht, nationale Verhetzung, alles spielte sich während der 2 Tage der Verhandlung vor uns ab. Wie ist die Erschießung von Miss Cavell zu beurteilen? Formell ist sie zu Recht erfolgt. Sie hatte als Mann gehandelt und wurde von uns als Mann bestraft. Sie war aktiv gegen die deutschen Heere vorgegangen und wurde von diesen Heeren zermalmt. Sie war in den Krieg eingetreten und der Krieg vernichtete sie. Ich glaube, dass die Frau von heute für diese Konsequenz nicht nur Verständnis hat, sondern sie fordert. Das große Phänomen des historischen Prozesses, sowohl als Ganzes tief und widersinnig wie im Einzelnen tragisch und absurd, könnte es getragen und geschaffen werden von einer Menschheit, die mit Begnadigung rechnet? Nein. Die Weltgeschichte ist nicht der Boden des Glücks. Und die Pfosten des Pantheons sind mit Blut gestrichen derer, die handeln und dann leiden, wie das Gesetz des Lebens es befiehlt. »1932 wird Ben Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. 1933 setzt er große Erwartungen in den Nationalsozialismus. Er schreibt ihm mit verschiedenen Texten entgegen. Der Arzt Ben redet umfänglicher Sterilisierung Untüchtiger das Wort. Dass also Rassezüchten auch immer heißt Geistzüchten. Auf schreckliche Weise wird Ben recht behalten, wenn er schreibt: Das Maß an Interesse, das die Führung des neuen Deutschlands den Fragen der Kunst entgegenbringt, ist außerordentlich. 1933 finden in Deutschlands Städten Bücherverbrennungen statt. Dazu hat Ben sich nie geäußert. Im selben Jahr wird Ben angegriffen. Börri ist Freiherr von Münchhausen, auch er Mitglied der Akademie der Künste, bezeichnet die Expressionisten, er nennt dabei ausdrücklich Ben, als Deserteure, Zuchthäusler und Verbrecher. Und der Freiherr bezeichnet Ben als Juden. Ben antwortet, die deutschen Expressionisten seien Arier. Sich selbst bezeichnet er als einen 500-prozentigen. 1934 ist Filippo Marinetti Gast in Berlin. Großer Empfang. Gottfried Benn, Vizepräsident der neuen Union Nationaler Schriftsteller, begrüßt seine Exzellenz Marinetti, das Mitglied der Königlich Italienischen Akademie, den Präsidenten des Italienischen Schriftstellerverbandes, den Führer der Futuristen. Ich bin sicher, dass ihr für alle Dinge des tapferen und des ernsten so empfänglicher und schöpferischer Sinn den preußischen Stil in sich aufnehmen wird. Erlauben Sie mir, Ihnen dessen aristokratischen und moralischen Rang noch einmal in der unvergleichlichen Maxime des Grafen Schlieffen vor Augen zu führen. Sie lautet: viel leisten, wenig hervortreten, mehr sein als scheinen. Eine Maxime, die sich neben allen Männermaximen romanischer und slawischer Völker wird behaupten können. Wir alle hoffen, dass Sie von Berlin den Eindruck mitnehmen und in Rom verkünden werden, dass die neue deutsche Gesinnung die beste alte in sich aufgenommen hat und unter der bedeutenden Führung berufen ist, an dem untheatralischen, an dem großartig kalten Stil mitzuarbeiten, in den Europa hineinwächst. Mitten in einem Zeitalter stumpf gewordener, feiger und überladener Instinkte verlangten und gründeten sie eine Kunst, die dem Feuer der Schlachten und dem Angriff der Helden nicht widersprach. Ihr Manifest wirkte verblüffend, als es erschien. Es wirkt heute noch verblüffender, da alle ihre Formulierungen Geschichte wurden. Sie forderten die Liebe zur Gefahr, die Gewöhnung an Energie und Verwegenheit, den Mut, die Unerschrockenheit, die Rebellion, den Angriffspunkt, den Laufschritt, den Todessprung. Und dies nannten sie die schönen Ideen, für die man stirbt. Wir haben von hier aus verfolgt, wie ihr Futurismus den Faschismus mit erschuf. Und wir haben mit äußerster Spannung wahrgenommen, wie aus ihrem futuristischen Gedankenkreis, seinem Willen, seinen Kampfstaffeln, drei grundlegende Werte des Faschismus aufstiegen. Das Schwarzhemd in der Farbe des Schreckens und des Todes, der Kampfruf Arnoia und das Schlachtenlied Giovinezza. Wie ein moderner Künstler in den politischen Gesetzen seines Landes geschichtlich unsterblich wurde, das erblicken wir in Ihnen, unserem Gast aus Rom. Form und Zucht, die beiden Symbole der neuen Reiche. Zucht und Stil im Staat und in der Kunst. Die Grundlage des imperativen Weltbildes, das ich kommen sehe. Die ganze Zukunft, die wir haben, ist dies. Der Staat und die Kunst. Die Geburt des Zentauren hatten Sie in Ihrem Manifest verkündet. Dies ist sie. Ben hält die Rede am 29. März 1934. Einen Monat später, am 25. April, schreibt er an seinen langjährigen Briefpartner, den Juristen, Kaufmann und Kunstsammler Dr. Friedrich Wilhelm Oelze. Lieber verehrter Herr Oelze, die Sache über Edith Cavell, damals im Rundfunk, wurde nichts. Sie wurde im letzten Augenblick verboten. Nicht überliefert ist, was Ben beabsichtigte. Noch einmal die Darstellung der Erschießung? Mit welchen Absichten? Ben weiß, dass Oelze oft in England ist und bittet ihn um Auskunft zu drei prominenten Herren, die den Namen Ben tragen. Ich wüsste nun sehr gerne, ob diese englischen Bens, direkt ausgesprochen, Juden oder Arier sind. Im August 1934 schreibt er an Ina Seidel: Ich kann nicht mehr mit. Gewisse Dinge haben mir den letzten Stoß gegeben. Schauerliche Tragödie. Wie groß fing das an? Wie dreckig sieht es heute aus? Aber es ist noch lange nicht zu Ende. 1935 vollzieht Ben das, was er die aristokratische Form der Emigration nennt. Er tritt wieder in die Armee ein. 1936 wird er in der SS-Zeitung Das Schwarze Korps und im Völkischen Beobachter diffamiert. Wieder natürliche Schweinereien, heißt es da, und warme Luft. Woraufhin Ben die Erklärung abgeben muss, nicht homosexuell zu sein. Im selben Jahr wird der Abdruck von 4 Gedichten verboten. 1936 schreibt und veröffentlicht Ben das Gedicht Einsamer Nie. 1954, 2 Jahre vor seinem Tod, hat er es selbst gesprochen. Einsamer nie als im August, Erfüllungsstunde, im Gelände die roten und die goldenen Brände, doch wo ist deiner Gärtenlust? Die sehen hell, die Himmel weich, die Äcker rein und glänzen leise, doch wo sind Sieg und Siegsbeweise aus dem von dir vertretenen Reich? Wo alles sich durch Glück beweist und tauscht den Blick und tauscht die Ringe im Weingeruch, im Rausch der Dinge, dienst du dem Gegenglück, dem Geist. 1938 wird Ben aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen. Publikationsverbot. Ben sieht sich zu einer ausführlichen Stellungnahme an den Heeressanitätsinspekteur der Reichswehr und Generalstabsarzt Prof. Dr. Anton Waldmann genötigt. Holger Hof hat das Schreiben 2011 in seiner Ben-Biografie veröffentlicht. Meine Gegner werden zweifellos versuchen, mich als literarische Persönlichkeit zu verdächtigen und für untragbar zu erklären in der Richtung des Militärischen, der Wehrmacht. Ich bitte daher gehorsamst, Kenntnis nehmen zu wollen von dem beigefügten Band »Was wir vom Krieg nicht wissen«, in dem ein Aufsatz über die Erschießung der Edith Cavell steht. Dieser Aufsatz erschien nachweislich 1928, also in der Hochblüte der demokratisch-pazifistischen Ära des Kulturbolschewismus, wenn man es so ausdrücken will. Dieser Aufsatz ist national, militärisch und offiziersmäßig. Er zeigt eindeutig meine positive, von Wehrwillen und militärischer Gesinnung getragene Weltauffassung. Es gehörte im damaligen Augenblick Unerschrockenheit dazu, die Dinge so darzustellen. Er ist nicht etwa durch Hinweise auf melancholische oder tragische Gedichte aufzuheben. Ich bitte, diesen Aufsatz in der Gesamtbeurteilung meiner Person nicht außer Acht lassen zu wollen. 1939 dreht der Engländer Herbert Wilcox einen zweiten Cavell-Film, diesmal in Hollywood. Nurse Edith Cavell. Remake einer weitgehend fiktiven Geschichte mit viel Nacht, Treppen, Türen, Flucht und Versteck. Mit einer Krankenschwester ohne Neigungen und Wünsche, die zu Ruhe und Mut auffordert. Ohne Fragen sieht sie einem gottgewollten Ende entgegen. Premiere ist am 22. September 1939. Da hat der Zweite Weltkrieg bereits begonnen. 1940 wird Deutschland Belgien ein zweites Mal überfallen. Der Erste Weltkrieg rückt in weite Ferne. Im Zweiten Weltkrieg ist Bens Brieffreund Oelze in Brüssel stationiert. Er bekommt Post. 11.04.1942. Lieber Herr Oelze, wenn Sie mal an einem Sonntag eine freie Stunde haben, gehen Sie bitte von der Port-Louise aus, die Avenue Louise herunter, rechte Seite. Da geht bald die Chaussée de Charleroi ab. Ein paar Schritte hinein und wieder rechts kommt eine kleine Straße, Rue Saint-Bernard Nr. 1. Gehörte mir und meinem Burschen ein großes Haus, einem Emigranten enteignet. Dort, in der ersten Etage, waren meine Wohn- und Arbeitszimmer. Dort wirkte Rönne in Hochblüte. Mein Standquartier war die Port-Louise, dort die Kinos, die Cafés, vor allem das damals sehr elegante Café Toison d'Or. Bald werden die großen Rhododendron-Beete dort blühen. Und in der Avenue nach Tervuren. Darf ich Ihnen meinen Baedeker von Brüssel schicken? Er ist alt, 1914. Oder haben Sie einen besseren? »1952 ist Ben noch einmal in Belgien. Lyrikerkongress in Knokke.« »Da ich hier fremd bin und die meisten mich nicht kennen, erlaube ich mir zu erwähnen, dass ich der alten Generation angehöre, jener, die die expressionistische genannt wird und etwa um 1912 ihre Produktion begann, also wenige Jahre nach dem Erscheinen des futuristischen Manifestes von Marinetti, das am 20. Februar 1909 im Pariser Figaro stand und das bis heute eines der eindrucksvollsten Dokumente der modernen Kunst geblieben ist. Ich beginne die Auseinandersetzung über die Lyrik meiner Generation mit einem Namen, der die größte Erschütterung in Deutschland war, die es gab. Ich beginne mit Nietzsche. Wenn ich diesen Namen sage, bitte ich Sie, an nichts Politisches zu denken. Nietzsche hörte 1890 zu schreiben auf. Er ist unschuldig daran, dass sich 50 Jahre später die Diktatoren ihr Bild bei ihm bestellten. Nietzsche führte uns aus dem Bildungsmäßigen, dem Gebildeten, Wissenschaftlichen, dem Familiären und Gutmütigen, das der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert vielfach eignete, in das gedanklich Raffinierte, in die Formulierung um des Ausdrucks willen. Er führte die Vorstellung der Artistik in Deutschland ein. Und er krönte alles dies mit drei rätselhaften Worten. Olymp des Scheins. Ben nach der Veranstaltung? Ich hatte den Eindruck, es kam nicht an. Nietzsche und Marinetti. Und die Zuhörer sollen 1952 an nichts Politisches denken. Nicht an Nietzsches Rechtfertigung der Welt als ästhetisches Phänomen. Nicht an Marinettis Verherrlichung des Krieges. Die Ästhetisierung der Politik, wo mit den Worten von Serenus Zeitblom das Avantgardistische mit dem Reaktionären zusammenfällt. Kein Wort Bens über seine Kriegsjahre in Belgien. 2002 kommt eine BBC-Dokumentation zu dem Schluss, dass Edith Cavell höchstwahrscheinlich in Spionage verwickelt war und mit dem britischen Geheimdienst in Verbindung gestanden haben muss. In Queensgate, einem Stadtteil des ostenglischen Peterborough, wurden Parkplätze nach Personen benannt, denen sich die Stadt verbunden fühlt. Einer davon trug den Namen Edith Cavell. Alle vier Parkplätze sind inzwischen mit Farben gekennzeichnet und benannt. Grün, blau, rot, gelb. Die lokale historische Gesellschaft hat das beklagt. Andere fanden die alten Namen verwirrend. Jüngere Parkplatzbenutzer mögen sich gefragt haben, wer um alles in der Welt ist Edith Cavell? Edith Cavell, Dr. Gottfried Benn und andere. Es beginnt im zweiten Jahr des Ersten Weltkriegs. Ein Feature von Werner Dütsch. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Es sprachen Claudia Mischke, Walter Gontermann, Renate Fuhrmann, Jochen Langner und Reinhard Virchow. Ton und Technik Ernst Hartmann und Anna Dein. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Hermann Theissen.